Deutschlandfunk Kultur Feature. Hepp-Kexel-Gruppe, Aktion Widerstand oder das Bombenhirn Naumann. Kaum jemand kennt diese Namen von Rechtsterroristen. Als 2011 der NSU aufflog, war von einer neuen, von einer ungekannten Qualität des Rechtsextremismus die Rede. Ungekannt war sie, aber nicht neu. Seit den 1960er Jahren raubten Rechtsterroristen Banken aus, ermordeten Menschen und verübten Sprengstoffanschläge. Eine Hochphase mit 30 Toten innerhalb kurzer Zeit erlebte der bundesdeutsche Terrorismus der Rechten Anfang der 80er Jahre. Warum aber kann sich heute kaum jemand an diese Terrorakte, an die Opfer und an die Täter erinnern? Hat man in Deutschland Erinnerungslücken, wenn es um den Terrorismus von rechts geht? Philipp Schnee ist diesen Fragen nachgegangen in seinem Feature »Massiv unterschätzt? Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik«. Und nun, meine Damen und Herren, zum Schluss noch eine wichtige Fahndung für die Kripo in Frankfurt. Es geht um den Rechtsterrorismus, der neben dem Linksterrorismus den Behörden in neuerer Zeit ebenfalls Sorge bereitet. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass vor 2 Monaten in Frankfurt und in England insgesamt 5 Tatverdächtige festgenommen werden konnten, denen mehrere Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle mit einer Gesamtbeute von 600.000 Mark vorgeworfen werden. Ein wichtiges Mitglied dieser terroristischen Vereinigung, nämlich Ottfried Hepp, ist noch flüchtig. Aber es sollte nicht bei Propaganda bleiben. Ein harter Kern, so die Ermittlungsbehörden, wollte aus dem Untergrund Terror nach RAF-Muster ausüben. Banküberfälle, Bombenattentate auf die Berliner Mauer und alliierte Kasernen, eine Geiselnahme zur Freipressung Rudolf Hess sollen geplant gewesen sein. Im Terror von rechts, so musste Generalbundesanwalt Rebmann jetzt einräumen, sehe ein sehr ernstzunehmendes Langzeitproblem für Staat und Gesellschaft. Über Kassetten und Schriftmaterial forderte er dazu auf, konspirativ arbeitende Gruppen zu bilden und Fanale zu setzen. Das taten seine Anhänger denn auch. Der Brandanschlag in Hamburg beispielsweise am 22. August vorigen Jahres, bei dem 2 vietnamesische Asylanten ums Leben kamen, geht wahrscheinlich auf ihr Konto. Doch statt den Geldbeutel zu ziehen, zog er den Revolver. Er erschoss einen farbigen Amerikaner, der am Eingang neben dem Portier stand. Er sei dann, so weiter, in das Lokal gestürmt, hätte wahllos um sich geschossen. Er traf einen weiteren Farbigen, der auf einem Stuhl saß, tödlich, verletzte eine Koreanerin durch einen Kopfschuss schwer und schoss auch auf den Kellner, der ebenfalls schwer verletzt wurde. Auch der Kellner ist Ausländer. Berichte aus den 80er Jahren. Am 4. November 2011 fliegt der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, auf. Die Rechtsterroristen haben mutmaßlich mindestens 10 Menschen ermordet, 15 Banken überfallen, mindestens einen Sprengstoffanschlag verübt. In der Öffentlichkeit und der Politik herrscht der Eindruck: Wir haben es hier mit einer neuen Qualität von Rechtsextremismus, von rechtsextremistischem Terror zu tun. Tatsächlich mit einer neuen Form des rechtsextremistischen Terrorismus zu tun haben. Wie neu war das Phänomen wirklich? Daniel Köhler ist ein junger Terrorismusexperte. Er berät mit seinem eigenen Institut mehrere Regierungen und Behörden zum islamischen Terrorismus, zu Extremismus und Deradikalisierung. Er hat zuletzt eine Datenbank zu rechten Terrorakten in Deutschland erstellt und wurde überrascht. Ja, absolut. Das muss ich so sagen. Ich dachte tatsächlich, das ist relativ schnell erledigt. Da gibt es nur eine Handvoll Gruppen, die man halt so kennt. Zum Beispiel Wehrschmerkgruppe Hoffmann oder auch die Kameradschaft Süd oder Freikorps Havelland. Das sind so die neueren. Aber wenn man wirklich sich mal die Daten anschaut. Daniel Köhler hat das systematisch und akribisch getan. Verfassungsschutzberichte, Gerichtsurteile, Presseartikel, antifaschistische Archive. Seine Datenbank listet vereitelte oder erfolgreiche Taten von 1971 bis heute auf. 12 Entführungen. 174 bewaffnete Überfälle. 123 Sprengstoffanschläge. 2173 Brandanschläge. 229 Morde mit rechtsextremen Motiven. Seit 1963 hat Köhler 92 rechtsterroristische Gruppen und Einzelpersonen identifiziert. Die Zahlen sind relativ das Minimum von dem Feld an rechtsextremer terroristischer Gewalt, das wir in Deutschland bekanntermaßen wissen. Ich gehe davon aus, dass das Dunkelfeld um einiges größer ist. Die Zahlen zeigen für mich auch auf, dass es in Deutschland eine lange, kontinuierliche Geschichte gibt von rechtsterroristischer Gewalt, die eben nicht nur anhand einzelner isolierter Anschläge oder mal einzelner Gruppen sichtbar wird, sondern die sich wie ein roter Faden durch Nachkriegsdeutschland zieht, bis heute hin diese Gruppen auch voneinander lernen, die miteinander vernetzt sind teilweise, die sehr eng eingebunden sind in die breitere rechtsextreme Bewegung, in die Parteienlandschaft, aber auch in die subkulturelle Szene. Da ist ein starker Austausch und diese Gewalt, die sich auch in Wellen bewegt und von internationalen Konzepten lernt, sich weiterentwickelt und Gewalttaten strategisch ausrichtet. Das heißt, wir haben es einfach mit einer äußerst gewalttätigen und gefährlichen Form von politischer Gewalt zu tun, die im Vergleich der Wahrnehmung, auch der wissenschaftlichen Bearbeitung, der juristischen Bearbeitung, massiv unterschätzt wird. Ein Grund für die Unterschätzung ist die Frage, ab wann rechte Gewalt als Terrorismus definiert wird. Also wenn wir den Terrorismusbegriff so definieren, politisch motiviert, kleinere Gruppen, systematische Vorgehensweise, Einbettung in eine feste Strategie, dann kann man sagen, dass die rechtsterroristische Szene Ende der 60er Jahre begonnen hat. Armin Pfahl-Trober, Politologe, Terrorismusexperte, war in den 90er Jahren kurzzeitig im Bundesamt für Verfassungsschutz tätig. Wenn Sie Einzeltäter mit dazurechnen im Sinne des Lone-Wolf-Konzeptes, dann können Sie sagen, die Schüsse auf Rudi Dutschke hier in Berlin durch einen Rechtsextremisten können wir als Anfang des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik sehen. Sagt Gideon Botsch, Politologe und Rechtsextremismusforscher. Wenn Sie das nicht dazu rechnen wollen, dann müssen Sie die Aktivitäten um 1970 im Schatten der sogenannten Aktion Widerstand sehen. Eine von der NPD initiierte Aktion gegen die Ostverträge der Regierung Brandt, in deren Zuge es zu immer heftigeren Ausschreitungen kommt und auch tatsächlich zu den ersten Gewalttaten. Und für mich ist da eigentlich der Ursprungsmoment die Schüsse des jungen Rechtsextremisten Eckart Weil im Herbst 1970 auf einen sowjetischen Wachsoldaten am sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten. Die werden zwar auch als Einzeltat wahrgenommen, aber es gibt sehr deutliche Hinweise, dass er aus einem Gruppenkontext heraus geschossen hat, sodass ich sagen würde, hier beginnt eigentlich die Tradition des Rechtsterrorismus. Der Täter Eckart Weil ist nach wie vor flüchtig. Er hat sich seiner Jacke entledigt, unmittelbar nach der Flucht. Wie ist er bekleidet? Ja, Eckart Weil ist 21 Jahre alt, hat dunkelblondes Haar, rechts gescheitelt, ist etwa 1,68 Meter. Eckart Weil war vor dem Anschlag Aktivist der Europäischen Befreiungsfront gewesen. Sie verstand sich als Kampfgruppe gegen den Kommunismus. Sie plante Anschläge, Überfälle, Morde. 14 Mitglieder waren bereits im Mai 1970 verhaftet worden. Die Polizei fand 11 Pistolen, 2 Karabiner, ein Sturmgewehr und weitere Waffen. 1970 flogen auch Anschlagsplanungen der Nationalen Deutschen Befreiungsbewegung auf. Ebenso die Gruppe Hengst und wenig später die nationalsozialistische Kampfgruppe Großdeutschland. Eckart Weil wird dann in den kommenden 20 Jahren immer wieder mit vergleichbaren Aktivitäten auf sich aufmerksam machen. Also Sie können tatsächlich auch sagen, hier beginnt eine Kontinuität rechtsterroristischer Aktivitäten in der Bundesrepublik. Also das ist diese erste Phase, wo wir dann quasi mit der Aktion Widerstand das erste Mal eine größere gesteuerte Gewaltwelle sehen, die dann über die junge Bundesrepublik so fegte. Terrorismusexperte Daniel Köhler. Aber der strukturierte Rechtsterrorismus fing dann Ende der 70er, Anfang der 80er an, wo sich dann wirklich harte Gruppen, Zellen gebildet haben, Wehrsportgruppen, die sich aktiv auf diesen Guerillakampf vorbereitet haben, sich massiv bewaffnet haben und die bekannteste von denen, die Wehrsportgruppe Hoffmann natürlich. Seit knapp einer Woche sind die Beamten des Sonderdezernats Terrorismusbekämpfung mit Presslufthämmern und Baggern fieberhaft damit beschäftigt, die Residenz des 43-jährigen Schildermalers Karl-Heinz Hoffmann buchstäblich auf den Kopf zu stellen. Die Beweismittelsuche in dem oberfränkischen Schloss Ermreuth brachte den Fahndern denn auch einen dicken Fisch ein. Zwischen 1 und 2 Kilogramm des hochexplosiven Sprengstoffs TNT wurden in dem Anwesen des Chefs der verbotenen Wehrsportgruppe und seiner ebenfalls verhafteten Lebensgefährtin entdeckt. 70 Aktivisten und 400 Sympathisanten zählte die Wehrsportgruppe, als sie im Januar 1980 verboten wurde. Wir werden zwar jetzt nun diesen Wehrsport in dieser Uniform nicht mehr tun, wir werden abchecken, was wir noch tun dürfen und was nicht, aber wir werden wirksam werden und wahrscheinlich in einer wesentlich unangenehmeren Art und Weise. Seit 1973 hatte Karl-Heinz Hoffmann Anhänger in seiner Wehrsportgruppe um sich geschart. Lange wurden die paramilitärischen Kampfübungen von einigen Politikern und Medien als harmloses Freizeitvergnügen abgetan. Wie ernst er die Drohung nach dem Verbot meinte? 19. Dezember 1980. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unklar geblieben sind bis zur Stunde die Hintergründe des Doppelmordes von Erlangen, der in der Bundesrepublik politische Besorgnis ausgelöst hat. Opfer sind der jüdische Verleger Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Schlomo Levin war Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der Täter, Uwe Behrendt, Kader der Wehrsportgruppe Hoffmann. Karl-Heinz Hoffmann half ihm bei der Flucht in den Libanon. Eine Mittäterschaft konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Wurde, als er vermutlich einem Besucher das Haus öffnete, von 4 Schüssen mit einer Waffe vom Kaliber 9 mm tödlich getroffen. Auch die im angrenzenden Wohnzimmer aufgefundene Frieda Pöschke wurde durch 4 Schüsse getötet. September 1980. Das Sprengstoffattentat erfolgte, wie Sie alle wissen, am 26. September 1980 gegen 22.20 Uhr am Haupteingang zum Festplatz des Oktoberfestes in München. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann auf einer Pressekonferenz 1980, kurz nach dem Anschlag auf das Oktoberfest. Dem Attentat sind bis jetzt 12 Menschen zum Opfer gefallen. 213 Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Dieses Attentat ist nach der Zahl der Toten und der Verletzten das schwerste seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Das gilt bis heute. Der Täter, Gundolf Köhler, kam bei dem Anschlag selbst ums Leben. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Ob es Mittäter gab beim Oktoberfestattentat, ist bis heute unklar. Ermittlungen gegen die Wehrsportgruppe Hoffmann brachten keine Ergebnisse. Köhler war kein Mitglied, aber Sympathisant und Teilnehmer einiger Wehrsportübungen. Karl-Heinz Hoffmann, dem Kopf der Gruppe, konnte die direkte Beteiligung an terroristischen Akten nicht nachgewiesen werden. Aber viele Täter kamen aus seinem Umfeld. Ein Bericht aus dem Jahr 1981. Seit dem Sommer letzten Jahres ließ Hoffmann im Libanon eine 15-Mann starke Gruppe deutscher Extremisten in Nahkampf- und Waffengebrauch unterweisen. Zweck der Übung: Die so gedrillten Rechtsradikalen sollten später in der Bundesrepublik den bewaffneten Kampf aufnehmen. Von den Absichten jener Auslandsaktivitäten erfuhren die deutschen Fahnder durch Überläufer. Der 23-jährige Ottfried Hepp, bekannter Rechtsextremist aus dem Badischen, und zwei ehemalige Mitglieder der Wehrsportgruppe setzten sich aus dem Lager ab. Ottfried Hepp, eine der schillerndsten Figuren des rechten Terrorismus. Lange Sozialisation und Karriere in neonazistischen Gruppierungen, Verurteilung und Gefängnis, paramilitärische Ausbildung im Nahen Osten, Terrorist, später Flucht in die DDR, Stasi-Tätigkeit im Nahen Osten. Und mit seinem Freund Walter Kexel, Anführer einer der wahrscheinlich professionellsten rechten Terrorgruppen in der Bundesrepublik. Beim dritten Bombenanschlag auf amerikanische Soldaten innerhalb der letzten beiden Tage ist heute in Darmstadt ein Offizier schwer verletzt worden. Bombenfund in diesem 24 Stockwerke hohen Wohnhaus in Eschborn bei Frankfurt. Ein Mieter hatte den Sprengsatz nahe der Gasleitung im Parkdeck des von Amerikanern bewohnten Gebäudes entdeckt. Die Hepp-Kexel-Gruppe mietete konspirative Wohnungen an, legte Waffendepots an, beschaffte sich Geld durch Raubüberfälle. Alle Mitglieder, bis auf Ottfried Hepp, wurden im Januar 1983 verhaftet. Der Haftbefehl gegen die 5 Rechtsradikalen lautet: Verdacht der Gründung einer terroristischen Vereinigung und versuchter Mord. Die Gruppe soll die Anschläge auf amerikanische Einrichtungen und Soldaten in Butzbach, Gießen, Frankfurt und Darmstadt verübt haben. Zunächst hatten die Fahnder die linken revolutionären Zellen in Verdacht. An rechte Urheber hatte man offensichtlich nicht gedacht. Schon vor dieser Anschlagsserie hatten Ottfried Hepp und Walter Kexel geplant, den verurteilten Kriegsverbrecher Rudolf Hess, den ehemaligen Stellvertreter Adolf Hitlers, aus dem alliierten Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau zu befreien. Die Aktion scheiterte, weil die Akteure untereinander in einen Streit über ihre politischen Ziele gerieten. Kopf und Mitplaner dieser Aktion war Peter Naumann, genannt das Bombenhirn. Ein weiterer Rechter mit langer terroristischer Karriere. Unter anderem hatte Naumann versucht, durch Sprengstoffanschläge auf Sendemasten die Ausstrahlung der amerikanischen Serie Holocaust zu verhindern, die viele Deutsche zur Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Massenmorden brachte. Die ARD-Tagesschau im Januar 1979. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Bundesrepublik fahndet die Polizei nach rechtsradikalen Terroristen, denen 2 Bombenanschläge zur Last gelegt werden. Sie wurden gestern Abend verübt. Der eine gegen eine Sendeanlage des Südwestfunks in Koblenz und der andere gegen eine Richtfunkstation der Bundespost bei Münster. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übernahm heute die Ermittlungen. 1979 wurden zum ersten Mal Rechtsextremisten als Terroristen verurteilt, im sogenannten Bückeburger Prozess. Sie hatten Raubüberfälle auf Banken, Unternehmer und zur Waffenbeschaffung auf Soldaten verübt. Geplant hatten sie unter anderem Anschläge auf die Konzentrationslager-Gedenkstätte Bergen-Belsen und auf das Ehepaar Beate und Serge Glasfeld. In den späten 60ern und bis mit etwa Mitte der 70er kommen die Rechtsterroristen in der Regel aus den sogenannten nationalen Jugendverbänden, dort geschult worden, und die Anschlagsziele beziehen sich entweder auf die deutsche Teilung oder auf politische Gegner von links, auf Gruppen und Personen, die als kommunistisch wahrgenommen werden. Gideon Botsch über die Phasen des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Ab der zweiten Hälfte der 1970er kommen zunehmend Personen aus diesem Milieu dazu, die durch die neonazistischen Organisationen geprägt worden sind oder durch die Wehrsportgruppen oder beides. Und als Anschlagsziele kommen jetzt massiv solche dazu, die für die Erinnerungskultur in der Bundesrepublik stehen. Gedenkstätten, Gedenkorte, Ausstellungen. In den 80er und 90er Jahren kommt wieder eine neue Gruppe von Aktivisten dazu, die jetzt nicht mehr durch die klassischen neonazistischen Organisationen und Kleingruppen der 70er Jahre geprägt sind, sondern durch die breitere Mobilisierung in jugendsubkulturelle Milieus rein. Als weiteres Anschlagsziel stehen jetzt Migranten im Fokus, Flüchtlinge, ausländische Wohnbevölkerung. Am 22. August 1980 starben bei einem Anschlag auf ein von Flüchtlingen bewohntes Haus zwei Vietnamesen, Nguyen Ngoc und Do An Lan. Die drei Täter, darunter eine Frau, waren Mitglieder der deutschen Aktionsgruppen des Aktivisten Manfred Röder. Aus diesem Umfeld verübten unterschiedliche Täter 5 Sprengstoffanschläge und 2 Brandanschläge. 26. Oktober 1981. Polizisten heben in der Lüneburger Heide Waffenverstecke von Forstmeister Heinz Lempke aus. 50 Panzerfäuste, 14 Schusswaffen, 258 Handgranaten, 3 Zentner Sprengstoff. Zahlreiche Taten, Gruppen, Namen. Heute kaum bekannt. Nationalsozialistische Kampfgruppe Ostwestfalen, Kommando Omega, Volkssozialistische Bewegung Deutschland, Gruppe Ludwig, Manfred Röder, Karl-Heinz Hoffmann, Frank Schubert. Ein kursorischer, sehr unvollständiger Blick durch die ersten Jahrzehnte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Die neueren Entwicklungen in den 90er und 2000er Jahren bis hin zum NSU sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Auch in den Jahren zuvor kann längst nicht alles angeführt werden. Aber schon so zeigt sich: Das Spektrum umfasst Sprengstoffanschläge und gezielte Morde. Es reicht von spontanen Einzeltätern bis hin zu größeren Netzwerken mit Kampfausbildung und clandestiner Vorbereitung terroristischer Aktionen. Erkennbar wird: Der NSU hat eine Vorgeschichte, die tief in die Geschichte der alten Bundesrepublik zurückreicht. Neu war am NSU wenig. Warum kennt jeder die RAF, die Baader-Meinhof-Gruppe, wie sie anfangs hieß, aber kaum jemand die Hepp-Kexel-Gruppe? Einer der Gründe: Rechte Gewalt wurde und wird immer noch selten als Terrorismus reflektiert und erinnert. Aus unterschiedlichen Gründen. Zunächst: Rechter Terrorismus hat ein Definitionsproblem. Wo rechter Terrorismus anfängt, ist unklar. Denn anders als bei linker oder religiös-politisch motivierter Gewalt sind die Übergänge von der eher spontanen, militanten Straßengewalt hin zum terroristischen Akt in der rechtsextremen Szene viel fließender. Gewalt gehört konstitutiv zum rechtsextremen Weltbild dazu, täglich. Terrorismusforscher Daniel Köhler: Da haben wir schon eine Besonderheit, die es recht schwierig macht, Rechtsterrorismus auch juristisch als Terrorismus einzustufen. Wenn wir von Terrorismus reden, als Wissenschaftler oder als Politiker oder als staatliche Institution, dann haben wir so oft eine hierarchisch strukturierte Gruppe im Kopf, die über langen Zeitraum sich vorbereitet, einen Anschlag plant und dann danach ein Kommuniqué veröffentlicht. Und das hat man bei Rechtsterrorismus sehr selten. Wenn man sich selber in einem permanenten Kriegszustand befindet und umgeben ist von Feinden und aufgeladen mit einer Ideologie, die diese Feinde benennt, dann ist es relativ nachvollziehbar, dass man auch spontan zu massiven Gewaltakten neigen kann und die durchführen kann. Aber das macht es juristisch extrem schwer, das als Terrorismus einzuordnen. Und natürlich auch in der Wahrnehmung, weil man immer denkt, das ist ja ein lindernder Faktor. Die haben ja nicht lange drüber nachgedacht, die haben sich nicht lange vorbereitet. Armin Pfahl-Trober, Es gibt aber dann auch, was die Umsetzung der terroristischen Tat angeht, Besonderheiten. Die bestehen darin, dass im Unterschied zu Linksterroristen, Rechtsterroristen keine Anschlagserklärungen verfassen oder hinterlegen. Das ist nur in Ausnahmefällen so, in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Für die meisten Rechtsterroristen steht die Tat für sich allein. Das heißt, wenn ein Anschlag auf ein Flüchtlingswohnheim durchgeführt wird, dann ist eigentlich für jeden ersichtlich, es hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Wenn ein Anschlag auf eine kritische Ausstellung zu NS-Verbrechen durchgeführt wird, dann ist ersichtlich, es geht um Geschichtsrevisionismus. Und dazu braucht es dann auch keine Anschlagserklärungen. Gideon Botsch? Das haben die Sicherheitsbehörden lange Zeit nicht wirklich registriert und sind deswegen nicht von Terrorismus ausgegangen in vielen Fällen, weil eben das Tatbekenntnis fehlte. Wir haben einen relativ starken Anteil von Einzeltätern, die man früher nicht zum Terrorismus gezählt hätte. In der Zwischenzeit ist das international eher Standard geworden, vom Lone Wolf Terrorism, vom einsamen Wolf Terrorismus zu sprechen. Dieses Problem spiegelt sich auch in der Gesetzeslage wider. Paragraph 129a, Bildung einer terroristischen Vereinigung, lautet der Straftatbestand im deutschen Strafgesetzbuch. Entstanden in den 1970er Jahren. Zugeschnitten auf die Rote Armee-Fraktion, einer großen, strikt hierarchisch auf mehreren Kommandoebenen organisierten Terrorgruppe, mit aus dem Untergrund heraus langfristig geplanten Anschlägen. Der Einzeltäter war lange Jahre gesetzlich nicht vorgesehen. Dieser Straftatbestand ist nach fast einhelliger Expertenmeinung untauglich zur Bekämpfung von Rechtsterrorismus, weil er von einer überholten Vorstellung von Terrorismus ausgeht. Das ist damals also auch schon für den Linksterrorismus eine falsche Vergleichsebene gewesen, weil es gab auch noch die revolutionären Zellen. Das waren Linksterroristen, die sich in Kleingruppen organisierten, die eigenständig autonom Anschläge durchführten. Und das ist eigentlich auch heute das moderne und aktuelle Terrorismusorganisationsmodell. Und so hat sich auch der NSU organisiert. Wenn man mit der Brille Rote Armee-Fraktion oder Braune Armee-Fraktion nach Rechtsterroristen sucht, dann wird man sie nicht finden und dann hat man sie damals auch nicht gefunden. Also diese Alternative zu sagen, es gibt keine braune Armee-Fraktion, deswegen gibt es keinen Rechtsterrorismus, hat eigentlich immer in die Irre geführt, weil das Messen der rechten Gewalt am Vorbild der Roten Armee-Fraktion tatsächlich zu Fehleinschätzung führen muss. Es gibt keine Bekennerschreiben. Die Anschläge sind häufiger spontan. Es gibt seltener eine langfristige Strategie oder die Strategie ist die Verunsicherung. In diesem Sinne sind auch niedrigschwelligere Anschläge und Gewaltakte zielführend. Wichtig ist für Armin Pfahl-Trober noch ein anderer Aspekt. Rechtsterroristen sind zwar häufig Einzeltäter, aber nicht ohne eine spezielle Sozialisation. Und wenn Sie sich mal die Fälle von Lone-Wolf-Terrorismus im rechten Bereich anschauen, dann haben alle in Deutschland auch zumindest einen Vorlauf in rechtsextremistischen Organisationen gehabt. Selbst der Josef Bachmann, der 1968 auf Rudi Dutsch geschossen hat, der hatte nicht nur Bild-Zeitungsausschnitte und Ausschnitte aus der Deutschen Nationalzeitung in seiner Jacke, sondern der war 3-4 Jahre vorher auch Mitglied rechtsextremistischer Organisationen. Wichtiger als professionelle Terrororganisationen sind bei Rechtsterroristen die Netzwerke, sogenannte Ermöglichungsnetzwerke, Strukturen aus legalen und illegalen Vereinen, Gruppierungen und Organisationen. Daniel Köhler hat dies in seinem Ende 2016 erschienenen Buch zum Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik herausgearbeitet. Das ist tatsächlich etwas sehr Klares, was sich durchzieht, dass man immer in jeder Phase entweder Parteien sieht oder größere Organisationen, Netzwerke, Vereine, die ein Sammelbecken bilden. In diesem Sammelbecken wird ideologisch geschult, wird aber auch taktisch, technisch geschult, auch der Umgang mit Sprengstoff, taktische Vorgehensweisen. Das wurde in diesen Gruppen geprobt, geübt, durchgeführt. Aber die terroristischen Aktionen kommen dann eher von Kleinstgruppen oder Einzelpersonen, die in diesen Sammelbecken sozialisiert und ideologisiert wurden. Und dann entweder zielgerichtet sich ablösen, das sind dann kleine Untergruppen, Zellen, die sich dann absetzen, sozusagen eine eigene Elite bilden, oder halt Einzelpersonen, die aus der Gruppe heraus beschließen, sie werden jetzt aktiv für die Bewegung. Und das kann teilweise auch spontan passieren. diese Netzwerke, diese Sammelbecken, die sind zentral. Also ich würde schon davon ausgehen, dass wir in der Bundesrepublik Personenzusammenhänge haben, vielleicht sehr kleine Personenzusammenhänge, die zwar legal leben, aber durchaus über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, sich mit solchen Dingen befasst haben. Die Erfolge, also dass sozusagen dann Sprengstoffanschläge etwa erfolgreich durchgeführt werden, sprechen ja auch dafür, dass dann gewisses Know-how da sein muss. Dass der Eckart Weil allein im luftleeren Raum seine Sachen gemacht hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und wir haben eine ganze Breite von vollkommen unaufgeklärten Anschlägen in der Geschichte der Bundesrepublik, die darauf hinweisen könnten, dass wir da mögliche Personenzusammenhänge einfach nicht kennen. Und wer durch diese Szenen durchgeht, wenn Sie es dramatisch formuliert haben wollen, der ist auch eine wandelnde Zeitbombe. Das heißt, der hat diese Potenziale, Intus, die aus ihm einen Gewalttäter brutalster Art und Weise machen können. Und dann müssen nur auslösende Faktoren hinzukommen, damit die diese Gewalttaten auch umsetzen dann. Immer wieder tauchten Führungspersonen auf, die über lange Zeiträume in diesen Netzwerken prägend wirkten. Bombenhirn Peter Naumann etwa. Karl-Heinz Hoffmann und seine Wehrsportgruppe oder Manfred Röder und die deutschen Aktionsgruppen. Namen, die meist nur bei Fachleuten Erinnerungen wecken. Gibt es eine Erinnerungslücke in Sachen Rechtsterrorismus? Ja, das ist selbstverständlich so. Das liegt daran, dass die Erinnerung an den Rechtsterrorismus durch die Fixierung auf den Linksterrorismus überlagert wird. Also heute hat jeder, der politisch ein bisschen denken kann, schon mal irgendwas über die Rote Armee-Fraktion gehört. Aber Gruppen wie die Deutsche Aktionsgruppen oder die Keksel-Gruppe sind völlig aus der Wahrnehmung verschwunden. Was die Kommunikation angeht, so muss man sagen, dass der Linke und später der islamistische Terrorismus sehr breit kommuniziert wurden als Bedrohung für Staat und Gesellschaft, dass das im Fall des Rechtsterrorismus nie auf diese Weise oder über lange Phasen nicht auf diese Weise kommuniziert wurde öffentlich, namentlich von den Behörden. Dass wir immer wieder Situationen haben, in denen Gruppenzusammenhänge nicht ausermittelt werden, stattdessen von Einzeltätern gesprochen wird. Aber dass man das grundsätzlich durch die Bank weg verharmlost hat, das sehe ich so nicht. Man hat allerdings ganz anders kommuniziert. Man hat es eigentlich immer versucht, sozusagen auch mit Blick aufs die ausländische Öffentlichkeit runterzuspielen. Das hieß aber nicht unbedingt, dass man in polizeilichen und juristischen Gegenmaßnahmen zurückhaltend agiert hätte. So Gideon Botsch. Ein wichtiger Punkt. Schaut man sich die Chronologie an, fällt auf, dass viele rechtsterroristische Anschläge von den Polizeibehörden schon vor der Ausführung verhindert wurden. Die Behörden sind auf dem rechten Auge blind. Dieser häufig geäußerte Verdacht wird durch die Statistiken nicht belegt. Allerdings ist die öffentliche Wahrnehmung bei rechter Gewalt und Rechtsterrorismus eine andere. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser ist einer der profundesten Kenner des bundesdeutschen Terrorismus. Auch er kritisiert: Es ist unverkennbar, dass im öffentlichen Bewusstsein rechtsterroristische Anschläge viel weniger erinnert werden als linksterroristische Anschläge. Es hat maßgeblich damit zu tun, dass es starke politische Kräfte in der alten Bundesrepublik gegeben hat, die überhaupt kein Interesse daran hatten, dass es sozusagen eine Art von Problembewusstsein gegenüber dem Rechtsterrorismus gab. Diese gesellschaftliche Einstellung hat verharmlosend in die Behörden zurückgespielt, bis hin zur mutwilligen Fahrlässigkeit. Der Historiker Klaus Weinhauer von der Universität Bielefeld hat vor kurzem mit einem Forschungsprojekt zum Rechtsterrorismus begonnen. Zunächst hat er die Verfassungsschutzberichte der 70er und 80er Jahre untersucht. Die Täter wurden wirklich gerade im Vergleich zu dem Linksterrorist abqualifiziert als irrational, irgendwie dummerhaft, selbstüberschätzend und letztlich unfähig, sich zu organisieren. Und letztlich wurde ihnen gesagt, na gut, die machen da ein bisschen was und die folgen oft nur den Anschauungen ihres Elternhauses. Also auch selbst ideologisch wurde ihnen eine Eigenständigkeit abgesprochen. Diese Unterschätzung zeigt sich bis heute, auch in der Fach- und Sachliteratur. Wissenschaftliche Arbeiten zur Geschichte des Rechtsterrorismus gibt es so gut wie nicht. In einigen Sachbüchern gibt es einzelne Kapitel. In den Arbeiten zur Geschichte des deutschen Terrorismus fehlt der Rechtsterrorismus meist vollständig. Auch in den großen Erzählungen, den Gesamtgeschichten der Bundesrepublik, spielt der Rechtsterrorismus im Grunde keine Rolle. Das einzubetten letztlich auch in eine erinnerungskulturelle Forschung, die ja nun relativ stark boomt in der Bundesrepublik, eben auch diese rechten Täter mit einzubeziehen, das ist erstaunlich. Das ist tatsächlich. Ich habe auch noch keine wirkliche Erklärung. Für Gideon Botsch lautet die Schlussfolgerung: Also ich fordere das ganz deutlich von der Zeitgeschichtsforschung, dass sie den Rechtsextremismus als eigenständigen politischen Akteur in die Nachkriegsgeschichtsschreibung integriert und aufhört davon auszugehen, das sind ein paar Ewiggestrige, die eigentlich vernachlässigenswert sind. Nein, der Rechtsextremismus ist ein begleitender Faktor, der sich durch die Geschichte der Bundesrepublik durchzieht. Mal lauter, mal weniger laut und in dessen möglichen Handlungen eben tatsächlich immer wieder auch prototerroristische oder terroristische Gewalt aufzufinden. Massiv unterschätzt, Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Das war ein Feature von Philipp Schnee. Die Redaktion hatte Winfried Streter, Technik Bernd Friebel, Regie Beate Ziegs. Eine Wiederholung von 2017.